نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter bi-Idhni Ta'ala mit der Erklärung von Subul al-Salam al-Musilah ila Buluh al-Maram und wir sind bei Kitab al-At'ima Babu al-Adahi und wir fangen heute mit Hadith Nummer 1254. إذن سبل السلام كتاب الأطعمة باب الأضاحي الحديث الرابع والخمسين بعد المائتين والألف. وعن البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. أما الأضحية فتكلمنا أن الأضحية هي ما يذبح في يوم الأضحى بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد من يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. وهذه الأضحية كما ذكرنا اختلف فيها العلم، منهم من يرى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من يرى أنها فقط سنة، ومنهم من يرى أنها واجب. والحق أن الأضحية واجبة على المستطيع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل عام على كل أهل بيت أضحية، ويقوله: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم فليعد بعد الصلاة. فهذه الأضحية يجب أن يكون فيها شروط. الشرط الأول أن لا تكون مريضة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: والمريضة البين مرضها. فأربعة لا تجوز في الضحايا، أربعة لا تجوز في الضحايا، أربعة لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، العوراء واضح، العوراء البين عورها. البين يعني أما إذا ما كان بين لا بأس. المريضة البين مرضها يعني المريضة، الشاة المريضة أو البقرة المريضة أو الجمل المريض إلى غير ذلك. العرجاء البين ضلعها، الضلع بارك الله فيكم هو الاعوجاج، يعني اعوجاج الرجلين، يعني تعوج في مشيها. والكثيرة التي لا تنقي هي اللي ما في عندها مخ في العظم، بحيث أنها هزيلة جدا، فهذه ما تجزي. الله تعالى أعلى وأعلى. بارك الله فيكم. البراء بن عازب ساكتة. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat uns ermahnt und er sagte: vier von den Adahi, von Udhiya, das wird von Opferschlachten, sind nicht geeignet. Das Tier, welches ein schielendes Auge hat oder einäugig ist. Das, und das ist klar. Das Tier, was eine klare Krankheit hat, das Tier, was humpelt, und dieses Humpeln ist klar, deutlich. Und das Tier, was so dünn ist, dass das Tier kein Knochenmark hat. Das bedeutet, Knochen sind nicht da, das ist sehr dünn. Das Hadith Abu Dhabi Imam Ahmed und Al-Arba'a überliefert Al-Tirmidhi sagt, das Sahih. Barakallahu fikum, das geht darum, was wir gesagt haben voriges Mal. Opferschlachten ist eine religiöse Handlung und die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten getroffen diesbezüglich. Und zwar, einige Gelehrten sagen, Al-Udhiyah, das Opferschlachten, ist Pflicht. Einige sagen, es ist eine sichere Sunna. Andere sagen, das ist eine empfehlenswerte Handlung. Was ist das Richtige? Das Richtige ist, dass dies Pflicht ist, wenn du imstande bist. Weil der Prophet sagte, es ist Pflicht für jeden Haushalt, ein Opferschlachten zu bringen, wenn man imstande ist. Und er sagte, wer vor dem Gebet geschlachtet hat, dann ist dieses Schlachten nur fürs Essen, das ist kein Opferschlachten. Und da sollte man nochmal schlachten nach dem Gebet. Und der Prophet sagte, wer imstande ist zu schlachten und tut das nicht, sollte fernbleiben von unserem Gebet. Und laut diese drei Überlieferungen ist es scheinbar klar, dass Opferschlachten Pflicht ist, wenn man imstande ist. Aber da holt man nicht jedes Tier und schlachtet man das Tier. Es gibt Bedingungen dabei. Unter anderem diese vier. Das Tier darf nicht krank sein, darf nicht humpeln, darf nicht schälend sein und darf nicht so dünn sein, dass das Tier keinen Knochen hat. Und wenn ein Opferschlachten, ein Tier, diese Eigenschaften nicht hat, dann kann man dieses Tier schächten und schlachten für Al-Udhiyah. والله تعالى على وعلى. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أي يعسر عليكم فتذبحوا جذعتان من الضأن رواه مسلم. المسنة هي التي بلغت سنتين أو دخلت في السنة الثانية فمن الإبل والبقر والغنم. فقال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الجذعة هو ما كان له من الضأن ما كان له ستة أشهر يعني نصف سنة. إذن هذا الحديث فيه أنه لا يجزئ الجذع من الضأن وأنه لا بد أن تكون الأضحية أكثر أو أكبر من سنة أو سنتين. فلذلك قال بعض أهل العلم حتى ستة أشهر ما تجوز ما تجزئ. ولكن هذا طبعا خولف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا بالجذع من الضأن وقال نعمة الأضحية الجذع من الضأن. وكذلك لحديث عقبة بن عامر ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. ويحتمل أن يكون ذلك عند التعسر يعني أفضل أن يكون شيء أكبر من ستة شهور أكبر من سنة إلى السنة أو سنتين كان بقر غنم أو حتى ابن. إذا ما وجد فأقل شيء في الأضحية ستة أشهر ليس أقل، ليس أقل من 6 أشهر. عليكم السلام، انتبهوا لهذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. حديث 1155، جابر رضي الله عنه زاكت لقزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت شلخت nicht jünger als Musinna. Musinna, das bedeutet ein Jahr und 2 Jahre. Das heißt, wenn ihr schlachten wollt, opfern wollt, dann mindestens 1 Jahr alt. 1 Jahr alt bis 2 Jahre. Normalerweise 2 Jahre. Das hat das 2. Jahr angefangen. Außer wenn das schwer für euch geworden ist, dann könnt ihr auch ein Tier, ein Schaf schlachten, 6 Monate alt. Das Hadith ist bei Muslimen. Das heißt, wenn man schlachten will, dann sollte das Schlachtopfer, Barakallahu fikum, mindestens in dieser Alter sein. Das wird nicht weniger als 1 Jahr. Nicht weniger als 1 Jahr. Wenn man nicht findet, dann kann man auch 6 Monate haben. Einige Gelehrten sagen, auch mit 6 Monaten geht nicht. Aber es gibt andere Hadithe, die das belegen, dass der Prophet gesagt hat, opfert oder schlachtet, wenn das auch 6 Monate ist. Das heißt normalerweise Al-Jaz'a oder Al-Jaz'a. Was wird Al-Jaz'a oder Al-Jaz'a? Das wird, barakallahu fikum, ein Tier, welches 2 Jahre oder das 2. Jahr schon angefangen hat. Was Musinna ist, Entschuldigung. Was Al-Jad'a oder Al-Jad'a ist, das heißt 6 Monate. 6 Monate. Unter 6 Monate, das bedeutet jünger als 6 Monate, heißt was anderes. Aber mindestens soll ein Tier 6 Monate alt sein, damit man das schlachten kann oder dass dieses Schlachtopfer als Udhiyah geeignet ist. Jünger geht nicht. Allah Ta'ala ala wa ala. Und Ali radiallahu anhu قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. الحديث أخرجه أحمد والأربعة، ولكن الحديث ضعيف. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. يعني الإنسان بارك الله فيكم لما يريد أن يضحي، فينظر إلى الأضحية ويتأملها جيدا حتى لا يقع عيب ولا نقص. وأما العوراء فواضح، وأما المقابلة فالتي قطع من طرف أذنها شيء وبقي شيء منه، وأما المدابرة التي قطع من مؤخر أذنها شيء ثم بقي شيئا منه معلق، شيء منه معلق. والخرقاء هي المثقوبة الأذنين، والثرمة هي التي سقطت ثنيتها من الأسنان أو الرباعية، أو التي قلع سن من أسنانها. والحاصل أن الحديث ضعيف إلا لفظ الاستشراف، ولكن المسألة واضحة أنه بارك الله فيكم طالما هي مريضة أو ناقصة فالإنسان يتركها ما يذبحها، يعني تأمل الأضحية بشكل جيد بحيث تكون هذه الأضحية صحيحة. والله أعلم. بارك الله فيكم. علي بن أبي طالب والله عليه قتلته لقزنت الله صلى الله عليه وسلم هات uns befohlen dass wir richtig gucken wenn wir schlachten wollen, dass wir Opfer schlachten, dass wir richtig anschauen und richtig gucken und dass wir richtig hören und dass wir auch die Augen und die Ohren von dem Tier anschauen. Und wir sollten nicht von den Tieren opfern, welches schielend ist oder einäugig ist, welches, wenn ein Teil vom Ohr geschnitten wird, von vorne oder von hinten, und was will das Tier, welches die Ohren gelöchert hat, also jemand hat das Loch in den Ohren gemacht, und das Tier, was Zähne, das wird Eckzahn, schon gefallen ist. Das sind Barakallahu fikum bestimmte Merkmale, aber das Hadith ist schwach. Außer den ersten Teil. Außer den ersten Teil. Und zwar, dass man richtig das Tier anschaut und dass man richtig sieht, ob das Tier krank ist oder nicht krank ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Das ist allgemein, Barakallahu fikum. Allgemein. Man sollte bei Udhiyya richtig anschauen. Richtig anschauen. Nicht, dass man einen Fehler begeht und schlachtet, und dann schlachtet man etwas, was krank ist, was nicht geeignet ist für Al-Udhiyya. Ist es auch das gleiche für zum Beispiel Hörnern und so? Eigentlich nicht. Und hier, Barakallahu fikum, ist es klar, dass man ein Opfer schlachten von allen drei Arten der Tiere: Kühen, Kamelen und Schafen. Das wird von dieser Gruppe: Ziege, Schaf, Bock, Lamm, Kuh, Ochs, alles in diesem Kamel, Kamelstute, alles in diesem Bereich, in diesen drei Arten von Tieren darf man schlachten, aber man sollte aufpassen bezüglich Alter und bezüglich auch Lage dieses Tieres, das wird körperlich, ob das Tier krank ist oder nicht. Wenn das Tier krank ist, dann sollst du das nicht als Schlachtopfer nehmen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Wichtig ist auch, dass man weiß, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich diese drei Arten empfohlen hat von den Tieren. Wallahu a'lam. Wa an Ali radiyallahu anhu qal amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la u'ti في جزارتها منها شيئا متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ساق في حجة الوداع بدن صلى الله عليه وسلم وكانت مع التي أتى بها علي رضي الله عليه من اليمن، فكانت 100 بدنة نحرها يوم النحر بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده منها 63، هو صلى الله عليه وسلم، وترك لعلي الباقي فنحرها علي رضوان الله عليه. البدن هو جمع بدنة، وتطلق على الإبل والغنم والبقر، ولكن غالبا ما تطلق هنا على الجمل، على الإبل يعني. فذلك بارك الله فيكم، الجزار ما يأخذ الأصل على ذلك، أجره ما يعطيه. وأمره أن يتصدق بالجلود واللحوم والجلال على المساكين. ليش ما يأخذ الجزار؟ لأنه كأنه باعه وهو ما يبيع. فذلك حكم الأضحية قال أهل العلم له حكم الهدي، فذلك ما يباع لحم ولا الجلد ولا يعطى الجزار منه شيئا. قال في نهاية المجتهد: العلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به، فقال الجمهور لا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم، يعني بالعروض، وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم وغيرها. وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه لا يجوز الانتفاع به. يعني هنا بارك الله فيكم بالنسبة للجلد والشعر. الصحيح يا أخوة أنه إذا صار ذبح، يعني إذا أحد ضحى، الجزار ما يأخذ أجر في هذا، هذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بذلك، وأمره أن لا يعطي للجزار من هجر، إنما يتصدق بالجلد، يتصدق بالجلال، يتصدق بكل شيء. بارك الله فيكم. علي بن أبي طالب يتسيلته ده قلت الله صلى الله عليه وسلم هات مية بفولن بس إيش زينة كاملة betreue bis zum Schlachtopfer. Und dass ich das Fleisch, die Haut und die Reste verteile auf die Armen und Bedürftigen. Und dass ich dem Schächter oder dem Fleischer keinen Lohn gebe. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Das heißt, barakallahu fikum, laut der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die Sache so: Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Pilgerreise hat Kamele mit sich gehabt. Und Ali ibn Abi Talib kam auch aus Jemen, der hat auch Kamele. Insgesamt waren sie 100 Stück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat selber geschlachtet 63 davon. Und er hat den anderen Ali ibn Abi Talib gegeben, er hat ihm gesagt, schlachte das und spende, verteile das auf die Armen und Bedürftigen. Verteile Fleisch, Haut und Reste. Alles verteilst du. Und du gibst dem Schächter oder dem Fleischer, dem Metzger, gar nicht davon. Also du gibst ihm keinen Lohn. Aber wenn der Metzger kommt, sagt er, ich will Geld. Aber das geht nicht eigentlich. So ist laut der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Manche Gelehrten sagen, wie Abu Hanifa, sagt, man darf die Haut und Fell eines Tieres gegen was anderes tauschen, aber nicht verkaufen. Weil Ibn al-Athir sagte, dass es Ijma' vorliegt, dass man Fell, Haut und Reste des Tieres nicht verkaufen darf, sondern man sollte das auf die Armen und Bedürftigen verteilen. Und subhanallah, wenn ich das sage, subhanallah, عندما هذا الحديث, subhanallah, ينظر الإنسان إلى بعض الناس كيف أنه يعني جعل حتى من مسألة الأضحية تجارة له، بحيث يأخذ مثلا على الذبح كذا ويأخذ كذا ويأخذ كذا، صارت كأنها تجارة حتى في الأضاحي، فنسأل الله السلام. مع أنه هذه مسألة تعبدية ومسألة العبادة ما يفعل فيها مثل هذا الشيء. سبحان الله، بارك الله فيكم. في من ديس حديث بترخت الدن زيت من هويتة تتاقي في ديلاك جفولدن إست، dass einige Leute wirklich warten, dass wir das Opferschlacht fest haben, damit Geld verdienen von den Leuten. Manche sagen, ja, ich schlachte das für dich. Ich meine, wenn er Benzinkosten nimmt oder wenn er mit Schaf handelt, dann kein Problem. Aber wenn man sagt, ja, wenn ich schlachte, dann nehme ich 10 Euro. Wenn ich das mache, dann nehme ich 5 Euro. So, eigentlich, sunnamäßig ist das nicht richtig. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausdrücklich Ali ibn Abi Talib verbot, dass er dem Metzger oder Schächter Geld oder etwas gibt, weil er geschlachtet hat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. وعن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. الحديث دليل على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن 7، وكذلك الأضحية ولكن هناك حديث لابن عباس عند الترمذي والنسائي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. إذن صارت البقرة عن 7 والبعير عن 10، وإذا أراد أن يكون أقل لابد أن يكونوا 7. يعني تستطيع أنت واحد الأخوة تشتركان في بقرة 2 أو 3 في جمل، ما في مشكل، ولكن أكثر شيء 10 في البعير في الجمال يعني والإبل، وأكثر شيء في البقرة 7 ليس أكثر. ما معنى 7؟ ومعنى 7 أن والله أنت وابنك وبنتك وزوجتك، لا، إنما 7 أي 7 بيوتات، 7 بيوت، يعني مثلا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، كل واحد عنده بيت، 7 يشتركون في بقرة، والعشرة يشتركون في بدنة أو في البعير. هذا بارك الله فيكم كذلك بالنسبة لهذه المسألة. وماذا عن الشاه؟ عن الشاه أو الشياه، يعني ماذا عن الغنم؟ الصحيح أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولكن تجزئ عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته، يعني على كل أهل بيت، على كل بيت في العام أضحية مرضى. فإذا مثلا إذا كان الأخ والأخت والأولاد يعيشون جميعا مع الأب، والأب هو الذي ينفق على الكل، فإذا ذبح الأب هذا كفى لكل أهل البيت. أما إذا كان الابن ينفق على نفسه والبنت عندها زوج ينفق عليها، وهي بمقدورها والابن بمقدوره والأب بمقدوره، فكل واحد يضحي عن نفسه، ويجوز أن يشتركوا جميعا في الأضحية. والله تعالى على وعلى. بارك الله فيكم. جابر بن عبد الله رضوان الله عليه sagte wir haben mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم in der im Jahr von Hudaybiyah 7 Leute, oder wir haben uns an ein Kamel 7 Leute beteiligt, und 7 Leute auch in einer Kuh. Das Hadith ist bei Muslim. Das heißt, es ist erlaubt, dass 7 Haushalte, 7 Leute sich beteiligen an einem Opferschlachten. Wenn das eine Kuh ist, dann 7. Und wenn ein Kamel, auch 7. Aber es gibt noch eine Überlieferung. Und zwar von Ibn Abbas überliefert, radhiyallahu anhu, das ist bei At-Tirmidhi und Nasa'i, dass er sagte, wir waren mit dem Propheten auf einer Reise, und dann ist das Opfer fest eingetreten. Dann haben wir 7 Leute haben wir eine Kuh geschlachtet und 10 Leute ein Kamel. 10 Leute ein Kamel. Das heißt, maximal dürfen sich an ein Kamel 10 Familien beteiligen und an eine Kuh 7. Bezüglich aber, ist es unbedingt jetzt 7? Nein. Es können sein, auch 2 Familien beteiligen sich an einem Kamel oder an eine Kuh, das ist kein Problem. Aber bezüglich sieben Haushalte, bitte sieben Haushalte, aufpassen, nicht sieben Leute, weil manche Leute verstehen, der denkt ja, ich und mein Sohn und meine Frau, dann sind wir drei. Nein, es geht darum, du bist Vater und du hast zwei Kinder und du hast deine Frau und du kümmerst dich um deine Familie, du sorgst für deine Familie. Denn für die ganze Familie schlachtest du, nur du. Jetzt, wenn die Brüder so, er hat Familie, sieben Leute zusammen, sie dürfen sich beteiligen an einer Kuh oder zehn Leute an einem Kamel. Und so ist bezüglich Al-Uthiyya Barakallofikum. Das heißt, maximal sieben Leute oder zehn Leute bei Kamel. Und bezüglich eines Haushaltes ist es so zu sehen, dass man mindestens ein Schaf schlachten muss, wenn man Uthiyya, wenn man Opferschlachten bringen will. Mindestens. Du kannst auch zwei Schafe schlachten. Du kannst auch fünf, du kannst auch zehn. Das ist dir überlassen. Aber wichtig ist, dass man weiß, mindestens ein Schaf. Oder wenn Familien, das heißt, zwei Familien können nicht sagen, ja. Oder zwei Personen sagen, ja, ich habe 50 Euro, da habe ich 50 Euro. Dann kaufen wir uns ein Schaf und machen wir Opferschlachten. Das geht nicht. Das geht nicht. Weil ein Schaf ist für ein Haushalt. Nicht zwei. Nicht zwei Personen. Allah Ta'ala ala wa a'lam. فائدة أخوة المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بفائدة ويقول أنه من السنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره لحديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا ذلك بارك الله فيكم هذا من السنة هذا من السنة فينتبه الإنسان لذلك وكذلك فائدة أخرى أنه يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل من أضحيته النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك و استحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا مستحب يعني أمر مستحب ثلثا للإدخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا كلوا وتصدقوا وادخروا فذلك بارك الله فيكم لا بأس أن الإنسان هي يقسم الأضحية أثلاثا ثلث يتصدق ما الفرق بين الصدقة والهدية الهدية تكون الإنسان اللي ما تجوز عليه الصدقة أو الإنسان الذي ما يحتاج الصدقة أما الإنسان الصدقة هي على الفقير والمحتاج انتبه هذا فرق بينهما والله تعالى على وعلم بارك الله فيكم زواي أنميركونغن فوندين Autor Rahimahullah Ta'ala bezüglich Uthiyya. Und zwar, wenn jemand schlachten will und Dhul-Hijjah oder Dhul-Hijjah fängt an, dann darf man nicht mehr Nägel kürzen oder Haare schneiden lassen. Das darfst du nicht, bis du geschlachtet hast. Und angenommen, du hast die Haare geschnitten oder die Nägel geschnitten, was passiert? Passiert nicht, du machst dein Uthiyya. Aber das ist, du hast etwas, was unerwünscht ist, getan. Zweitens, Barakallahu fikum, zweite Anmerkung. Ist es gut oder ist es besser für eine Person, wenn diese Person schlachtet, dass man das Fleisch drei Teile macht. Ein Teil für Bedürftige und Arme, ein Teil für Geschenk und ein Teil für sich selbst. Das heißt, es ist gut auch, dass man selber von seinem Opferschlachten ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam das getan hat, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Und somit, barakallahu fikum, ist es zu Ende bezüglich Kitab al-Adahi. Idan al-Udhiya wajiba ala al-Mustati' yudahi al-Muslim بكبش عقرا بكبش فيه لحم كثير ينتبه لهذا الكبش أو لهذه الأضحية بحيث أن ما تكون عرجاء ولا عوراء ولا كثيرة ولا تكون خرقاء ولا ثرماء وإنما تكون صحيحة لما تكون مريضة و إذا ضحى يضحي من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره حتى يضحي والله تعالى على أعلم بارك الله فيكم على السلسال دن أنا ألقماني بمعكم في das Ganze was wir gemacht haben أضحية ist eine Pflicht für die Person die imstande ist zu schlachten man sollte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und wenn man imstande ist, dann muss man schlachten. Wenn man schlachten will und Dhul-Hijja anfängt, dann sollte man nicht mehr von Haare schneiden oder Nägel kürzen. Und wenn man schlachten will, dann schlachtet man entweder Kamel oder Kühe oder Schafe. 7 Familien können sich beteiligen und können zusammen machen in einer Kuh oder 10 in ein Kamel. Man sollte das Tier anschauen und man darf nicht ein Tier nehmen, welches krank ist oder einäugig ist oder zum Beispiel wirklich Behinderung hat. Man darf das nicht nehmen für Al-Udhiya. Sollte mindestens 6 Monate alt sein. Wenn man von Schafen spricht und es ist besser bei den Kühen und bei den Kamelen, dass sie das zweite Jahr schon erreicht haben. Es ist wichtig, dass man auch von der Udhiya etwas isst und das kann man auch verteilen dann oder 3 Teile machen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Somit, Barakallahu fikum, ist dieses Thema zu Ende. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte schön, wir stoppen hier. Wir haben gesagt, unser Unterricht dauert ungefähr 40 bis 45 Minuten oder halbe Stunde manchmal. Und diese Zeit, die geblieben ist, haben noch ungefähr 20, 25 Minuten, 24 Minuten bis zum Gebet. Dann, inshallah, nehmen wir diese Zeit, oder nee, weniger als 20 Minuten. 20 Minuten haben wir ungefähr für das Gebet. Dann nehmen wir diese Zeit, wenn man Fragen hat. Zum Thema bitte erstmal. Zum Thema. Dann bitte schön. Wenn du so alle Modo jetzt wenn es wird die Lot. Auch im Internet, die Brüder und Schwestern. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann bitte schön. Na. Na? ما شاء الله عليه هذا سؤال توقعت يعني تسأله ويا أخي هذا سؤال جيد هذا سؤال جيد وهذا سؤال لا شك أنه موجود الآن الأصل يا أخي ما تعطي ولكن إذا ما عندك غير هذه المسألة فتعطيه ماذا ستفعل؟ يعني عندك حلين الحل الأول هو انه تقول ما اضحي لانه ما في احد ما في قال لك قصة. القصه، والحل الثاني انه تعطيه، هذا تفهم. حبيبي هذه ولكن انت يعني حاول ان تشتري منه، خلاص اشتري الاضحيه منه. ولكن انتبه يا اخوه، بعض الاخوه يعني يفعل خطأ كبيرا، ألا وهو يشتري لحم مذبوح يعني قد ذبح ويعمله أضحية، هذا ما بيصير. في كثير يفعل هذا، أنا يعني لاحظت هذه المسألة منذ زمن، طبعا في أوروبا خاصة، مع أنه عندنا علماء دين كثير في أوروبا، كل واحد صاهر عالم. والله العظيم يعني مرة تاني واحد قال لي والله يعني أنا ذبحت 10 خواريف واريد اعطيها وابيعها اضحيه. قلت له يا اخي ما بيصير. قال شلون ما بيصير؟ قلت له ما بيصير. هذه ايضا مساله يجب ان تنتبهوا لها. لما يوصيه يقول له هيك قبل ما يذبح يذبح له. والمساله الثانيه هي السعر. يتفق على السعر قبل الذبح. مو والله بعد ما يذبح وبعد كل شيء يجي يتفق على السعر، ومو بعد ما يذبح وبعد ما كذا يوزع، لا، هذه لفلان، هذه لفلان، هذه لفلان، هذه لفلان، ذبحت له يدفع حقها، انتهى. انتبهوا لهذه المسألة. بارك الله فيكم. دي بغودة اشتلت انا في خارج مزاك دواز كزاك من داف دم متسكا او دم شلختا او دم فلايكا كان جلد جيبن لاوت diese Überlieferung von Ali ibn Abi Talib. Aber was soll ich machen, wenn ich keine andere Möglichkeit habe? Ich kann selber nicht schlachten und ich bin angewiesen, dass das ein Metzger oder ein Schlachter oder jemand, der macht das für mich und der verlangt von mir Geld. Was soll ich machen? Ja, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ich will nicht mehr schlachten, weil ich keine Möglichkeit habe, oder die anderen sagen, die andere Möglichkeit, Entschuldigung, ich gebe ihm Geld. Aber der Prophet hat Ali ibn Abi Talib gesagt, gib ihm kein Geld. Hier gibt es Geld, weil du keine andere Möglichkeit hast. Aber versuch erstmal. Weil die meisten von uns, die suchen sich natürlich den leichteren Weg. Die suchen immer den leichteren Weg. Und der leichtere ist, da geht man zu einem Metzger, sagt ihm hier 100 Euro, mach für mich. Aufpassen, Barak Allah. Wenn dieser Metzger das verkauft, der sagt dir, gib mir 100 Euro und ich mache für dich alles, dann ist es kein Problem. Du kannst das machen. Aber wenn er dir sagt, das Fleisch ist für 90, nicht 10 Euro. Wenn er sagt, 10 Euro Benzin kosten und sowas, kein Problem. Aber wenn er sagt, 10 Euro für Schlachten, dann nicht. Aber wenn du keine andere Möglichkeit hast, dann gibst du ihn. Und eine Bemerkung, die viele Leute falsch verstehen. Einige Leute gehen einfach zu einem Metzger, stehen bei ihm ein Schaf, was geschlachtet ist. Sagen ihm, ja, ich nehme das als Udhiyah. Und er kauft das. Das ist kein Udhiyah mehr. Das ist kein Opferschlachten. Weil Opferschlachten wird nach Salat al-Eid geschlachtet. Und du musst wissen, welches Tier dein Tier ist. Weil Ali ibn Abi Talib sagte, der Prophet hat uns befohlen, dass wir das genau anschauen. Und noch etwas, was wichtig ist. Manche Leute, erstmal die lassen die Leute schlachten und dann kommen sie zahlen. Das ist auch falsch. Bei Opferschlachten, du musst von Anfang an sagen, hier, das ist mein Tier, wie viel kostet das? Du zahlst dein Geld und dann. Oder der schlachtet und dann zahlst du. Und manche machen, zum Beispiel 5 Brüder wollen. Dann schlacht man 5, sagt, das ist für dich, das ist für dich. Eigentlich sollte man anders machen. Man sollte von Anfang an wissen, welches Tier wem gehört. Und das sind bestimmte Themen, die man hier heutzutage natürlich nicht. Einmal kam zu mir jemand, der hat mir gesagt, ich habe 10 Schafe schon geschlachtet und ich will das als Udhiyah verkaufen. Das geht nicht. Der hat das schon geschlachtet. Geht nicht, du musst erstmal wissen, wem das gehört und dann schlachtest du das. Nicht umgekehrt. Der hat zu ihm gesagt, David, das geht nicht als Udhiyah. War ich der böse Mann dann auf einmal? Möge Allah uns bewahren. Wir sollen aufpassen, Barakikum, bei solchen Themen. Und das ist nicht leichtsinnig, man sollte das nicht leichtsinnig nehmen, weil das mit der Religion zu tun hat. من أبو حسين ما كانش شيء خروف سعره 70 يورو يقول لك أفضل وصله 80 يورو مع الحق والسيريت هذا هو اللي قلنا لك ما dass man Haut und Fell eintauschen darf, weil es Ijma' ist. Der Prophet sagte zu Ali, er sagte, du sollst dem Fleischer oder dem Metzger keinen Lohn geben, dass er geschlachtet hat. Die meisten Gerechten sagen, man darf dem Metzger keinen Lohn geben. Aber Abu Hanifa sagte, man darf das eintauschen mit etwas anderes. Das bedeutet, angenommen, du gibst ihm Fleisch, der gibt dir, oder du gibst ihm Haut und Fell, der gibt dir, angenommen, Beutel. Oder der gibt dir etwas von ihm. Und dann hast du so eingetauscht, du hast nicht gekauft und verkauft. Weil er sagt, weil die Gelehrten sagen, dass es verboten ist, dem Metzger zu geben, dann eintauschen, ist es nicht verboten, weil man nicht kauft und verkauft. Das ist der Sinn hier. Was sie gesagt hat, Rahimallah. Heißt das, dass sieben Leute eine Kuh teilen und zehn Leute ein Kamel oder sieben beziehungsweise zehn Haushalte? Ja. Wenn wir sagen, sieben Leute, wenn wir sagen sieben Leute, wir meinen damit sieben Haushalte. Das heißt, wir Opfer schlachten, heißt nicht, nochmal, ich habe das erklärt, aber nochmal. Das heißt, manche denken, Opfer schlachten bedeutet, du bist zum Beispiel der Mann und deine Frau und du hast zwei Kinder und zwei Töchter. Sagt man ja vier und ich und meine Frau sechs, sieben Leute, sechs Leute schlachten wir. Das ist nicht so gemeint. Ihr seid alle der Vater und die Mutter und die zwei Tochter, zwei Kinder, ihr seid alle ein Haushalt. Wenn alle unter einem Dach leben und wenn alle abhängig sind von dem Vater, aber wenn der Sohn verheiratet ist, der hat eine Frau und die Tochter verheiratet ist und der hat ihren Mann, ihr lebt alle vielleicht in einem Haus, aber jeder Haushalt ist einzeln, dann hier gilt das nicht mehr, dass man sagt, ein Schaf für alle, sondern es gibt jetzt drei Haushalte. So. Die Tochter mit ihrem Mann, der Sohn mit seiner Frau und der Vater mit der Mutter und mit den gebliebenen Kindern. Also aufpassen, das geht jede Familie braucht einmal, ich meine mit Familie, Vater, Ehemann, Ehefrau und Kinder. Wenn diese Kinder nicht selbstständig sind in ihrem Lebensunterhalt, in ihrem Verdienst, sind sie selbstständig, ständig, dann ist es was anderes geworden. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ja, okay, lass sie. Kann man das Opfertier auch zum Beispiel von jemandem anderen schlachten lassen und das Fleisch dann der ganzen Verwandtschaft geben? Ja, das ist kein Problem. Das kann, mit Opferschlachten, mit dem Fleisch. Du kannst das Fleisch nehmen. Du nimmst das ganze Fleisch. Du kannst das alles spenden. Du kannst alles schenken. Wie du willst. Aber besser ist, dass man ein Teil so, ein Teil so, ein Teil so, damit man sozusagen die drei Möglichkeiten hier dabei hat, damit man mehr Lohn bekommt. Barakallahu fikum. Sual huwa, hal yajuz anno yad annak annak tufawwid au tuwakkil man yadhbah ank wa tuwazzi' al-lahm 'ala al-'a'ilah. Na'am, yajuz, ma fi mushkil. يا أخو بالنسبة للأضحية يجوز أن تأكل كل اللحم أنت، أن تأخذه كله أنت، أن تأخذه كله أنت، أو أن تعطيه لغيرك صدقة أو أن تعطيه هدية كما تحب، ولكن إذا تصدقت وأهديت وأكلت فقد أتيت بالخير في هذه الثلاث مسائل. والله تعالى أعلى وأعلم. Ein Bruder ist verheiratet und ist allein mit seiner Frau. Und er macht es immer so, wenn er schlachtet, zusammen mit meiner Schwester, die auch verheiratet ist, ein Schaf kaufen bzw. schlachten lassen. Ist das falsch? Ja. Das ist falsch. Weil die Schwester, die verheiratet ist, ihr Mann muss für die Familie schlachten und dein Bruder muss für sich selber schlachten. Deshalb, die müssen zwei Schafe schlachten. Deine, die Familie von deiner Schwester und die Familie von deinem Bruder. Aber nicht zusammen ein Schaf schlachten. Das geht nicht. Das ist falsch. Darf ein anderer Bruder die Schlachtung für mich übernehmen, wenn ich das nicht kann? Ja, kein Problem. Aber du sollst ihm kein Geld dafür geben, dass er für dich geschlachtet hat. Darf man eigentlich Schulden machen, wenn man schlachtet, oder sollte man dies lieber nicht tun? Ob Allah es denn annimmt? Ob Allah annimmt oder nicht, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Frage ist falsch. Diese Frage ist falsch. Dass man sagt, nimmt Allah von uns an oder akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala von uns, oder dies darf man nicht stellen, weil wir nicht wissen, ob Allah annimmt oder nicht. Wir können allgemein sprechen. Allah nimmt nicht die Taten an, wenn man das mit Augendienerei gemacht hat oder Angeberei gemacht hat. Allah nimmt das nicht an, wenn diese Handlungen, die man begeht, dass sie falsch sind. Aber jetzt, wenn man geschlachtet hat oder einem anderen, wenn man Schulden macht und schlachtet, wird Allah annehmen? Allahu alam. Allahu alam, das heißt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, die richtige Frage ist, ist das richtig, dass man Schulden macht, damit man schlachtet, Opfer schlachten jetzt, Udhiya macht. Es ist falsch. Es ist falsch, dass man Schulden macht, nur wegen Opfer schlachten. Weil, Barakallahu fikum, der Prophet s.a.w. sagte, man kana lahu sa'a, wer imstande ist zu schlachten, dann. Aber wenn du nicht imstande bist, dann bist du befreit. Und Allah hat von dir nicht mehr verlangt, als was du ertragen kannst, was du machen kannst. Und wenn du nicht imstande bist zu schlachten, dann brauchst du das nicht zu machen. dann brauchst du es nicht zu machen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wenn ich einen Sohn bekomme, beim Opfer schlachten, ist es bei den türkischen Brüdern gewöhnlich, dass sie viele Sachen noch vor dem Schlachten sagen. Zum Beispiel Tekbir, welches man auch beim Festtag sagt, oder Bittgebete. Ist es erlaubt? Ich weiß nicht jetzt, was du meinst jetzt mit Tekbir. Man sagt Bismillah, Allahu Akbar. Wenn man sagt zum Beispiel Hada anni wa an a'ilati oder Hada an fulan, sonst wenn du sagst Bismillah, Allahu Akbar, das ist für mich und für meine Familie, ist es kein Problem, weil der Prophet sallam sagte, das ist von Mohammed und von Familie Mohammed oder von Mohammed und Familie von Mohammed sallam und Ummet Mohammed und die Nation von Mohammed sallam. Er hat das gesagt. Und er hat gesagt, Bismillah, Allahu Akbar. Aber dass man sagt jetzt wie Eid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah alhamd, das geht, das macht man in der Hijja, sagt man. Vor dem Schlachten, nach dem Schlachten, vor dem Gebet, nach dem Gebet, in der Moschee, auf der Arbeit, auf der Straße. Aber man darf das nicht verbinden mit dem Schlachten. Ja, er kommt in der Ertrag, er kommt nun قبل الأضحية, قبل الذبح, يعني. يكبرون تكبيرات العيد ويقولون أمور كثيرة وكذا. هل هذا من السنة؟ من السنة أنه يقول بسم الله الله أكبر، يوجه الأضحية باتجاه القبلة ويقول بسم الله الله أكبر. فإذا قال هذا عني أو هذا عن فلان لا بأس، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن محمد وعن أمتي وعن آل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك لا بأس بذاك. ولكن بارك الله فيكم، ما هي هذه الذي يفعل طبعا، تكبير قبل، تكبير تكبير بعد، وكذا وكذا، هذا ما ليس، بارك الله فيكم، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما التكبير يكون في كل أوقات أيام ذي الحجة إلى آخر أيام تشريق، في كل الأوقات في الصلاة وكذا. أما ربطها فقط في الذبح فهذا ليس من السنة، والله تعالى أعلى وأعلم. Spricht man die Nia laut aus, wenn man das Opfer geschlachtet oder schlachtet? Ja, barakallahu fikum, al-sual huwa hal yaqul an-niyya, yani hal yantaq bil-niyya? Ya akhwa, an-nutq bil-niyya aslan fi dinina la dalil alayh. Ma fi niyya. Insan lamma yasum ma yaqul nawaytu an asum, lamma yusalli ma yaqul nawaytu an usalli, wa lamma ya'kul ma yaqul nawaytu an akul. Yani hal ra'aytum insan yaqul nawaytu an akul tuffaha, نويت أن أشرب شاي؟ ما يقول هذا في اللغة العربية، ما عندنا. فكيف يقول نويت أن أصلي؟ النية في القلب، في القلب، النية في القلب. أما هذا الذي يقول نويت أن أصلي خمس ركعات، تسع ركعات كذا، هذا كله ليس، لا ليس عليه، ما في عليه دليل، لا من سنة ولا من قول العلماء. انتبه، ولا من قول العلماء، ما في أحد يقول به من العلماء، وإنما هذه بدعة، نسأل الله السلامة. بل بعض الناس يدخل صلاته بعشر بدع والعياذ بالله، يعني يبدأ الصلاة بعشر بدع، عشرة يدخل فيها الصلاة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. المسكين يظن أنه صلى وهو طبعا يعني قام بالحركات، ولكن الأجر كله راح، نسأل الله العافية والسلامة. ذاك يا أخوان انتبهوا لهذا. أما قول بعض أهل العلم أن النية ينطق بها في الذبح وفي الحج من باب أنه يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، أو يقول بسم الله هذا عن فلان، فهذا أصلا ما يعتبر نطق بالنية. لكن بعض أهل العلم يقول لا بأس في هذين الأمرين فقط، لكن الصحيح أنه ما في نية، ما تقال النية في كل أمور، لأن النية هي في القلب. أما قوله هذا عني أو هذا عن فلان، هذه ليست قضيتي اصلا. والله اعلم. بارك الله فيكم. Diese Frage ist wichtig, und zwar, ob man die Nia ausspricht. Die Nia ist die Absicht. Ob man die Absicht ausspricht, wie manche Leute vor dem Gebet. Bevor er betet, dann steht er und sagt, ich beabsichtige jetzt früh Gebet zu beten, 4 Rakat, Taktik, 10. 10 Sachen sagt er. Und die 10 sind alle Neuerungen in der Religion. Neuerung. Die Nia, die Absicht ist im Herzen. Das ist dein Wille, etwas zu machen. Dein Wille, etwas zu machen. Und kein einziger Gelehrter hat gesagt, dass man die Nia ausspricht. Weder der Prophet, noch die Sahaba, noch die Gelehrten haben sowas behauptet. Aber einige Leute haben gesagt, ja, sagt die Nia, ist es kein Problem, und deshalb machen die Leute das. Obwohl alle Gelehrten sowas nicht behauptet haben. Und manche haben über Al-Shafi'i, rahimallah, gelogen. Sie haben gesagt, er hätte gesagt, dass man Nia macht. Die sollen uns bringen, wo? Die haben ein Wort von Al-Shafi'i missbraucht, indem sie das behauptet haben. Möge Allah subhanahu uns bewahren. In der arabischen Sprache, wenn du sagst Nia, dann versteht man automatisch, dass dies im Herzen ist. Hast du jemanden gesehen, ich will jetzt Wasser trinken, nawaitu an ashrabna, ich beabsichtige jetzt Wasser zu trinken, ich beabsichtige Apfel zu essen. Hast du was? Wer macht sowas? Denn wieso? Ich beabsichtige jetzt, das Gebet zu verrichten. Aber wer hat jetzt sowas gesagt? Weil Nia, ja, Nia ist im Herzen. Nia kommt, das Wort Nia ist Nia so, weil das im Herzen ist. So, barakallahu fikum, man sagt die Nia nicht. Manche Gelehrten sagen, in zwei Fällen spricht man die Nia aus. Und zwar beim Schlachten und bei Hajj oder Umrah. Wenn man sagt, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajj. Oder wenn man sagt, das ist von mir und von meiner Familie. Oder das ist für Person so beim Schlachten. Und das ist eigentlich keine Nia hier aussprechen. Das kann Nia aussprechen. Deshalb allgemein, die Nia ist im Herzen und die Nia sagst du nicht. Aber dass du sagst, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajj, das ist, dass du hier eine Ibadah machst, indem du Talbiyah machst. Weil der Prophet uns beigebracht hat. Und wenn du sagst, Bismillah, Allahu Akbar, das ist für mich und für meine Familie, das ist auch keine Nia, weil sowieso du schlachtest für dich und für deine Familie. Aber das ist etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat und die Leute haben daraus gelernt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Khair, die letzte Frage, inshallah. Ist es okay, wenn man... Okay. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.